Und das ist der Ritter der Schwerter. Schwerter sind Ideen, Gedanken, Luft, Feuer. Nee, Luft. Feuer sind Stäbe. Sind keine Stäbe drin. Sind auch keine Münzen drin. Okay. Ich habe die Conny gefragt. Ist, wenn ich so die Farben angucke, ein Widerstreit zwischen Gefühlen und Gedanken. Conny? Ja. Conny. Passt auch. Nur jetzt sind jetzt alles nur gerade so spontane Eindrücke, die ich jetzt gerade so morgen in die Strophe. Obwohl, das sind nicht meine Karten, das sind deine. Ne? Ja. Ist klar, ich meine, du guckst auch so. Dann kommt hier wieder so ein Strich, dann kommt zu ich. Frage. Acht Schwerter. Wobei Schwerter in dem Sinn durchaus Konflikte bedeuten. Ne, Streit. Ne, Ideen. Der Kampf von Ideen. Ne, nicht der Kampf von Herzen oder so, Gefühle, sondern Ideen. Ne. Hier ist die Welt. Hier ist die Umwelt. Ja, auf jeden Fall. Kalt zu dir. Ich kann nicht nie was sagen. Nee, dann lass dir ruhig Zeit. Gell? Ich komme dann so um 7 oder 8. 21. Runter. Dann können wir dann gemütlich und fertig machen. So. Hoffnung, hier. Angst. Ich weiß nicht, dass du in den Kindergarten gehst, dann stell ich das schon früh raus. Ich bringe die morgen früh in den Kindergarten, morgen Mittag wieder zurück. Ja, vorher wohl nicht. Ne? 9 Schwerter. Ich muss überlegen, sie wird unerträglich. Sie ist unerträglich. Ja. Hallo. Das hier ist die Antwort. Blöde Kuh. Quintessenz ist die Königin der Schwerter. Jetzt würde Putin mir gesagt, die Mama. So. Kommen wir gerade zum Einsiedler. Ne? Einsiedler ist in dem Sinn Wissen durch Einsamkeit. Wissen durch Einsamkeit. Ne? Der Magier ist in dem Sinn der Spieler überhaupt. Das ist der Herr über die vier Elemente. Ne? Die vier Elemente. Wasser, Luft, Feuer, ja. Erde. Sicher auch auf dem Tisch. Also auf der einen Seite hat er hier den Stab und hier ist der Stab, das Schwert, die Münze und der Kelch. Ne? So ein Endlichkeitssymbol, das ist ein Zauberstab, mit dem er in der Lage ist, alles dahin zu wandeln, wohin er es haben will. Ich bin nicht kann. Ne? Tod, habe ich gerade eben schon gesagt, ist der Punkt der Transformation. Ne? Spontan, hast du die Herrscher Kostbild dabei? Nee, leider nicht. Okay, ich